4. Hi, es reicht hier mit der längsten Dance-Show auf FM4. 6 Stunden Techno, Breaks, House, Drum and Bass, Dub, Funk und was sonst noch so in einem Club von den Plattentellern oder aus den CDJs kommt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir La Boom Deluxe freuen uns, euch heute ein weiteres spannendes Kapitel der heimischen Clubkultur vorstellen zu dürfen. Subetage Records, das Label des gleichnamigen Kollektivs, das seit 2023 frische Waldviertler Beats in die elektronische Musikszene bringt. Subetage meldet sich mit einem neuen Vinyl-Release und einem exklusiven Mix zurück bei La Boom Deluxe. Die neue Veröffentlichung Subetage 006 ist pünktlich erschienen zum Progress Festival, das war am 5. September im Waldviertler Hoftheater. Und Subetage 006 versammelt 4 abwechslungsreiche Tracks, 2 härtere Techno-Nummern von Takatuka und Was das? Sowie 2 gemeinsame Stücke, die sich in melodischeren, so breakbeatig verspielten Gefilden bewegen. Ganz im charakteristischen Subetage-Sound. Warum ich euch diese ganzen Einzelheiten erzähle? Weil jetzt gibt's exklusiv einen Mix von Takatuka, vollgepackt mit bisher unveröffentlichtem Material und Produktionen aus dem engeren Subetage-Kreis. Mit dabei sind Tracks von Was das? Oder vielleicht spricht man es auch What's Dats aus, keine Ahnung. Tinbread, IDs, Wally G, Mo und natürlich auch alle 4 Nummern der neuen Platte, sowie ein bisher unveröffentlichter Solo-Track von Takatuka selbst. Also ein Mix als liebevoll kuratierter Einblick in die klangliche Welt des Labels, verspielt und tanzbar. Aber das ist nicht alles. Am 10. Oktober lädt Subetage zur offiziellen Release-Party im Wiener Ritz. Wer also nach dem Radiogenuss auf den Geschmack kommt, kann die Sounds auch live in der Dunkelkammer des Clubs erleben. Also Bass aufdrehen, Kalender aufschlagen, Ohrenspitzen. La Boom Deluxe präsentiert das Subetage Records Special. Der exklusive Mix voll mit neuem Vinyl und Festival-Vibes aus dem Waldviertel. For as a wise man once said, das ist ein Wahnsinn, was diese Leute aufführen. Ladies and gentlemen, alles ist hier anders. FM4, La Boom Deluxe. Thank you.

We'll be right back. nowadays. It's the ways of the underground. Yeah.